Und es erging das Wort Jahwes an mich also, gehe hin und verkündige Jerusalem laut, wie folgt, so spricht Jahwe, ich gedenke der Frömmigkeit deiner Jugend, der Liebe deiner Brautzeit, wie du hinter mir herzogst in der Wüste, in unfruchtbarem Lande. Geheiligt war Israel Jahwe, ein Erstlingsertrag für ihn, wer irgend davon aß, lud Schuld auf sich, Unheil kam über ihn, ist der Spruch Jahwes. Hört das Wort Jahwes, ihr vom Hause Jakobs und all, ihr Geschlechter des Hauses Israel. So spricht Jahwe, was haben eure Väter Unrechtes an mir gefunden, dass sie sich von mir entfernt haben und den nichtigen Götzen nachgegangen und so der Nichtigkeit verfallen sind, dass sie nicht sagten, wo ist Jahwe, der uns aus Ägypten hergeführt, der uns in der Wüste geleitet hat, in einem steppen- und schluchtenreichen Land, in einem Lande der Dürre und der dichten Finsternis, in einem Lande, das niemand durchzieht und in dem kein Mensch wohnt? Dann aber brachte ich euch in das fruchtreiche Land, damit ihr seine Früchte und seine Güter genösset, aber als ihr hineingelangt wart, verunreinigtet ihr mein Land und machtet mein Besitztum zu einem Greuel. Die Priester sprachen nicht, wo ist Jahwe? Und die mit dem Gesetz umgehen, wollten nichts von mir wissen, und die Hirten wurden abtrünnig von mir, und die Propheten weissagten im Namen des Baal und gingen denen nach, die nicht zu helfen vermögen. Darum werde ich auch fernerhin mit euch rechten, ist der Spruch Jahwes, und noch mit euren Kindeskindern werde ich rechten, denn geht hinüber nach den Küsten der Kethiter und überzeugt euch und sendet nach Kedar und merkt wohl auf und überzeugt euch, ob dergleichen je geschehen ist. Ob je ein Volk einen Gott umgetauscht hat, und jene sind nicht einmal Götter. Mein Volk aber hat seinen Herrlichen umgetauscht gegen einen, der nicht zu helfen vermag. Entsetzt euch, ihr Himmel, darob und schaudert, erstarrt über die Maßen. Ist der Spruch Jahwes. Denn zwiefach Böses hat mein Volk getan, mich haben sie verlassen, den Quell lebendigen Wassers, um sich Brunnen auszuhauen, rissige Brunnen, welche das Wasser nicht halten. Ist denn Israel ein Sklave oder ein im Hause geborener Sklavensohn? Warum ist es dem Raube verfallen? Löwen brüllten wider es, ließen ihre Stimme erschallen und sie machten sein Land zur Wüste, seine Städte wurden in Brand gesteckt, entvölkert. Auch die von Nof und Tapanches weideten dir den Scheitel ab. Hast du dir das nicht dadurch zugezogen, dass du Jahwe, deinen Gott, verließest, zur Zeit, da er dich auf dem Wege leitete? Und nun, was kommt dir bei, dass du nach Ägypten gehst, um das Wasser des Nil zu trinken? Deine Bosheit wird dir Züchtigung und dein schwerer Abfall Strafe bringen, da sollst du dann inne werden und erfahren, wie unheilvoll und bitter es ist, dass du Jahwe, deinen Gott, verließest und Furcht vor mir dich nicht anfocht, ist der Spruch des Herrn, Jahwes der Herrscher. Denn von alters her hast du dein Joch zerbrochen, deine Bande zerrissen und gesagt, ich will nicht dienen. Vielmehr auf jeglichem hohen Hügel und unter jeglichem grünen Baume strecktest du dich buhlerisch hin. Ich aber hatte dich eingepflanzt als Edelrebe, lauter echtes Gewächs, wie konntest du dich doch für mich in Ranken eines wilden Weinstocks verwandeln? Ja, wolltest du dich auch mit Laugensalz waschen und viel Seife an dich wenden, schmutzig bleibt doch deine Missetat vor mir. Ist der Spruch des Herrn, Jahwe. Wie kannst du sagen, ich habe mich nicht verunreinigt, bin den Baalen nicht nachgelaufen? Schau an dein Treiben im Tale, sieh, sein, was du getan, leichtfüßige Kamelstute, die hin- und herlaufend ihre eigenen Wege kreuzt, wie eine Wildeselin, die gewöhnt an die Steppe ob ihres gierigen Verlangens nach Luft schnappt, wer vermag sie von ihrer Brunst abzubringen? Alle, die sie suchen, brauchen sich nicht abzumühen, in ihrem Brunstmonate treffen sie sie von selbst, bewahre doch deinen Fuß, dass ihm nicht der Schuh verloren geht, und deine Kehle, dass sie nicht verdurste. Du aber sagst, umsonst. Nein. Denn ich lobe mir die Fremden und ihnen will ich nachlaufen. Wie ein Dieb, wenn er betroffen wird, sich schämen muss, also werden sich schämen müssen die vom Hause Israel, samt ihren Königen, ihren obersten Beamten, ihren Priestern und ihren Propheten, sie, die zum Holze sagen, mein Vater bist du. Und zum Steine, du hast mich geboren. Denn den Rücken haben sie mir zugekehrt und nicht das Angesicht, wenn sie aber im Unglücke sind, da rufen sie, auf und hilf uns. Wo sind denn deine Götter, die du dir angefertigt hast? Sie mögen sich aufmachen, ob sie dir wohl helfen können, wenn du im Unglücke bist. Denn so zahlreich wie deine Städte sind deine Götter geworden, Juda. Warum hadert ihr wider mich? Ihr alle seid ja von mir abgefallen, ist der Spruch Jahwes. Vergeblich habe ich eure Söhne geschlagen, Zucht habt ihr nicht angenommen, es fraß euer Schwert eure Propheten, einem reißenden Löwen gleich. O Geschlecht, ihr! Achtet doch auf das Wort Jahwes! Bin ich denn eine Wüstenei für Israel gewesen oder ein finsteres Land? Warum sagt denn mein Volk, wir sind los? Wir werden nicht wieder zu dir kommen. Vergisst wohl eine Jungfrau ihres Schmucks, eine Braut ihres Gürtels? Und doch hat mein Volk meiner vergessen seit zahllosen Tagen. Wie trefflich weißt du deinen Weg einzurichten, um Liebschaft zu suchen. Zu dem Ende hast du dich auf deinen Pfaden selbst vor Verbrechen nicht gescheut, sogar an deinen Kleidersäumen zeigen sie sich, das Blut hingemordeter schuldloser Armen. Nicht etwa beim Einbruche betrafst du sie, sondern wegen aller dieser Dinge. Und doch sprichst du, ich bin schuldfrei, hat sich ja doch sein Zorn von mir gewandt. Fürwahr, nun ziehe ich dich zur Rechenschaft, weil du sagst, ich habe nicht gesündigt. Wozu läufst du doch so eilig fort, um wieder einen anderen Weg zu gehen? Auch in Betreff Ägyptens wirst du enttäuscht werden, wie du in Betreff Assurs enttäuscht wurdest, auch von dort wirst du herauskommen, die Hände auf dem Kopfe, denn Jahwe hat die verworfen, auf die du dein Vertrauen gesetzt hast, und so wird es dir nicht mit ihnen glücken.